Es ist wieder mal ein Tag von vielen, an dem die Wut mich fast zerfrisst, die Probleme mich zerreißen und ich nicht weiß, was richtig ist. Was soll ich tun und soll ich gehen? Wer sagt mir, was hier passiert? Soll wie immer mit dem Kopf durch die Wand, soll ich's wirklich wieder riskieren? Einen Schritt nach vorne, das ist wirklich nicht schwer. Wer seine Richtung kennt, läuft keinem hinterher. Eine nächste Runde auf das, was kommt, und das Ganze nochmal von vorn. Du weißt nicht, was es heißt, wenn man so ist wie wir. Du weißt nicht, was es heißt, alles zu riskieren. Du weißt nicht, was es heißt, vielleicht alles zu verlieren. Wir sind eben anders und du bist nicht wie wir. Es kommen wieder bessere Tage, das wird mir heute selber bewusst. Nun will ich meinen Kummer ertränken und schiebe weiter Frust. Es gibt kaum etwas, was mich aufbauen kann, mit einem Blick ins leere Glas. Ich kann heute nicht klar denken, weck mich auf, wenn ich was verpass. Ein Schritt nach vorn, das ist wirklich nicht schwer. Wer seine Richtung kennt, läuft keinem hinterher. Eine nächste Runde auf das, was kommt, und das Ganze nochmal von vorn. Du weißt nicht, was es heißt, wenn man so ist wie wir. Du weißt nicht, was es heißt, alles zu riskieren. Du weißt nicht, was es heißt, vielleicht alles zu verlieren. Wir sind eben anders und du bist nicht wie wir. Verschenkte Tage, unglücklich verliebt, eine enge Freundschaft, die so einfach verfliegt. Verlorene Liebe, ein Schicksalsjahr, und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Es ist wieder mal ein Tag von vielen, an dem die Wut mich fast zerfrisst, die Probleme mich zerreißen und ich nicht weiß, was richtig ist. Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Wer sagt mir, was hier passiert? Soll ich immer mit dem Kopf durch die Wand? Soll ich's wirklich wieder riskieren? Einen Schritt nach vorne, das ist wirklich nicht schwer. Wer seine Richtung kennt, läuft keinem hinterher. Eine nächste Runde auf das, was kommt, und das Ganze nochmal von vorn. Du weißt nicht, was es heißt, wenn man so ist wie wir. Du weißt nicht, was es heißt, alles zu riskieren. Du weißt nicht, was es heißt, vielleicht alles zu verlieren. Wir sind eben anders und du bist